WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute ist Themennacht und das Thema habt ihr euch gewünscht und dann machen wir es natürlich auch. Und das Thema heißt heute Nacht übersinnliche Phänomene. Ich möchte folglich sehr gerne mit Leuten sprechen, die diesbezüglich Erfahrungen gemacht haben. Also Erfahrungen gemacht haben mit Geistern, mit Engeln, vielleicht mit toten Erscheinungen oder vielleicht habt ihr Kontakt aufnehmen können mit Toten. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal ein Wunder erlebt haben. Also etwas, was man eigentlich gar nicht erklären kann, vielleicht auch eine Spontanheilung, wenn ihr sehr schwer erkrankt wart und alle haben euch schon aufgegeben und trotzdem ist dann etwas sehr Außergewöhnliches passiert. Und ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die hell sehen können oder telepathische Fähigkeiten haben. Und natürlich auch mit der Kritikerfraktion, die sagen, alles Quatsch, alles Humbug, kann man alles erklären und die Leute denken sich das nur aus. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema heute Nacht jetzt hier in der Sendung sprechen wollt, übersinnliche Phänomene, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Heidrun und Heidrun ist 69. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Liebe Heidrun, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, so. Du hast dich gemeldet zum Thema übersinnliche Phänomene. Ja. Warum? Ja, ich selber bin ein Realist, aber mir ist einiges passiert. Und da mir das öfter passiert ist, habe ich gedacht, da muss was dran sein, obwohl ich nicht mit anderen Leuten drüber sprechen kann. Die halten mich für verrückt. Was hast du denn erlebt, Ungewöhnliches? Ja, ich habe als erstes Mal 1975 beim Tod meiner Schwiegermutter einen Todesengel gesehen. Ein Todesengel? Ja. Wie sieht denn ein Todesengel aus? Ja, das ist sehr schwierig. Das ist kein Knochengerippe, kein gevatter Tod. Sondern? Nein, er ist ein Engel in Schwarz. Also mit Flügeln? Ja. Pechschwarz? Wie man ihn sich vorstellt also oder so. Ich war sehr erstaunt. Ein Engel mit Flügeln, aber pechschwarz in der... Ja. Auch die Gesichtsfarbe? Nein, das Nein. nicht. Also... Ich bin schon gefragt worden, ich habe gesagt, man könnte ihn sich weiblich oder männlich vorstellen. Ich sehe ihn männlich, einen jungen Mann. Wo hast du ihn denn, oder wie hast du ihn genau gesehen? Immer einmal hinter der Person, die stirbt oder die gestorben ist, hinterm Sarg und auch bei meinen Eltern. Während der Zeit, eine ganze Nacht war ich bei meinem Vater, habe ihn gesehen, er ist mit ihm gegangen, als das Augenlicht gebrochen ist. Und meine Mutter auch. Da habe ich ihn auch gesehen. Ich sehe ihn immer bei nahestehenden Personen. Wenn nahestehenden Personen sterben? Ja, nur dann. Habe ich es richtig verstanden, wenn die schon gestorben sind? Ja, wenn die sterben müssen. Wenn sie sterben, also auch vorher schon? Ja, wenn sie sterben müssen. Das heißt, das ist deprimierend. Das kann sein, dass du in ein Sterbezimmer kommst, wo jemand im Sterben liegt und du siehst schon dann diesen toten Engel. Ja, das war sehr deprimierend und sehr anstrengend, vor allen Dingen bei den eigenen Eltern. Hast du da den Engel schon vorher gesehen, bevor sie gestorben sind? Ja. Wie genau war das? Ja, ich kann mich sehr gut an die Nacht erinnern. Ich bin eine ganze Nacht bei meinem Vater gewesen am Sterbebett und habe die ganze Nacht gesehen. Und erst am Morgen, als ich wieder nach Hause gegangen bin und zurückgekommen ins Krankenhaus, dann war er weg. Dann brach das Licht in den Augen meines Vaters und da war der Engel weg. Du hast das zum zweiten Mal die Formulierung gebraucht. Da brach das Licht in den Augen meines... Was heißt das? Ja, ich kann das nicht weiter beschreiben. Ich kann nur sagen... Was ich meine, dass der Engel denjenigen dann mitnimmt. So. Seine Seele, so. Weiß ich was oder so. Der Körper bleibt ja da, aber derjenige ist dann tot. Dieser Totenengel, guckt der dich auch an? Nein. Wohin guckt der? Auf den Tod, auf den Sterbenden. Hat der eine Mimik? Nein, ich kann den Engel nur als jungen Mann erkennen. Das ist also unwahrscheinlich. Er ist aber nicht... Wie groß ist der Engel? Ja, er ist ein großer Mann und er ist kein Grippe, er ist nicht der Gevatter tot. Ich fürchte mich auch nicht mehr vor dem Tod, ja, seitdem ich weiß, wie er aussieht. Ja. Ich selber würde mich nicht mehr fürchten, wenn er morgen käme zu mir. Nochmal zur Frage, wie er aussieht oder wie du das siehst. Siehst du es ganz real, als würde doch tatsächlich ein Mensch stehen? Und eine Person hinter dem Sterbenden stehen. Als wäre er eine reale Person? Ja. Nicht irgendwie verschwommen oder... Nein, richtig eine reale Person. Das ist ja sehr gruselig. Bitte? Das ist sehr gruselig, finde ich. Ja, ich habe mich auch anfangs erschrocken. Als du den zum ersten Mal... Bei meiner Schwiegermutter und bei einem Schwager auch. Das habe ich auch in der Mail geschrieben. Na, die habe ich ja nicht gelesen, die Mail. Ja. Als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, da warst du doch wahrscheinlich so erschrocken. Hast du da zu ihm was gesagt? Nein, ich war zu erschrocken, weil meine Schwiegermutter ja so schlimm aussah nach dem Magenkrebs. Und dann habe ich die anderen gemeint, ich habe mich erschrocken über ihr Aussehen. Weil Tote sehen dann nach Magenkrebs so schlimm aus. Aber es war eigentlich der Engel. Weil ich war beim zweiten Mal nicht mehr so erschrocken. Da dachte ich, ach, da ist er ja wieder. Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Jetzt am Wochenende. Jetzt am Wochenende? Ja, ich musste jemanden besuchen, der schwer krank ist. Wo ich heute gehört habe, der ist gestern ins Krankenhaus gekommen. Und das deprimiert mich ganz fürchterlich. Mhm. Das kann man sagen. Für mich selber ist es nicht schlimm, weil ich ja weiß, wie er aussieht. Wenn er zu mir kommt, weiß ich, muss ich gehen. Mhm. Aber für andere, für die Nachstehenden, nicht meine Eltern, die waren schon über 80, aber für Personen, die jünger sind oder jünger sind wie ich, ist das für mich also fürchterlich anstrengend, wenn die nahestehen. Ich kann es ihnen nicht sagen. Ich kann es auch nicht anderen Menschen sagen, die halten mich für doof, für verrückt. Wie viele Leute überhaupt, du erzählst es mir jetzt, wie viele Leuten hast du es schon erzählt im Laufe deines Lebens? 2-3 Leuten nur. Wie haben die darauf reagiert? Ja, ich habe einen Bruder, der hat gesagt zu mir, wenn der Tod zu mir kommt, dann sag es mir bitte vor. Und ich habe gesagt, das tue ich nicht. Also der glaubt dir? Ja, der hat... das erlebt, wie ich angerufen habe bei meiner Mutter und gesagt habe, du musst kommen, sie stirbt. Und er sagt, wieso? Die kam von intensiv, der Todesengel ist da, habe ich zu ihm gesagt. Ich hatte es ihm schon beim Vater gesagt, da hat es mir nicht geglaubt. Bei meiner Mutter hat es mir dann geglaubt. Da hat er nämlich nachher zu mir gesagt, wenn der bei mir kommt, sagst du mir Bescheid. Es war nicht ironisch gemeint, es war ernst gemeint. Und die anderen Personen, denen du es erzählt hast? Ja, die anderen Personen sind natürlich... realistisch, so wie ich eigentlich auch, die sagen, naja, die bildet sich das ein oder die ist verrückt, die ist esoterisch. Aber ich bin absolut ein Realist. Ich bin so am Sternbild der Jungfrau geboren, ich bin eine Realistin. Okay, du bist eine Realistin. Wie erklärt sich denn die Realistin dieses Phänomen? Ja, und ich stehe eigentlich da vor einem Phänomen, was ich selber nicht kapiere. Mhm. Was ich sehe, wie jetzt auch aktuell am Wochenende, wo ich dann immer sage, ach nein, das hast du dir eingebildet. Und dann ist es nachher tatsächlich so. Was glaubst du denn, was diese Erscheinung ist? Ist das wirklich der Tod? Ja, ich stelle mir wahrscheinlich den Tod so vor. Nicht? Sonst würde ich ihn nicht so sehen. Ich sehe ihn ja nicht als Gerippe. Ja, das hast du schon gesagt, ich verstehe. Ja, wie Dürer den gemalt hat oder dargestellt hat. Was glaubst du denn, was mit dem Menschen nach dem Tod passiert? Das weiß ich nicht im Jenseits. Das ist mir klar. Ich habe das, glaube ich, schon gesagt eben in der Regie, ich bin nicht Gott. Ich weiß nicht, was danach... Ich kann nicht hell sehen, ich kann nicht wahr sein. Ich habe keine Glaskugel. Okay, ich habe auch nicht gefragt, was du weißt, dass du es nicht weißt, ist mir klar, niemand weiß es. Was glaubst du? Jetzt höre ich leider nicht. Ja, ich hab gefragt, was du glaubst, was nach dem Tod ist. Was ich glaube, dass der Mensch ins Jenseits kommt, wo immer das auch ist, und dass er dann da mit dem Todesengel hingeführt wird und... Ich hoffe gut aufgehoben. Das ist meine Meinung. Also ich betrachte den Todesengel nicht als negativ, sondern als positiv. Mhm. Also als Fürengel. Und ich frage es nochmal, immer wenn du ihn gesehen hast, er hat dich noch kein einziges Mal angeguckt. Nein, er schaut mich nicht an, er schaut auf den Sterbenden. Immer auf den Sterbenden. Ja. Wenn du, ich sag das jetzt nun mal so, wenn du dahin gehen würdest, wo du ihn stehen siehst, was wäre dann? Ich weiß nicht, was es ist, weil es meistens hinter dem Sarg, hinter dem Bett war, wo ich nicht hintergekommen bin. Mhm. Nicht, man bleibt ja davor stehen. Mhm. Nicht, man geht nicht hinter einen Sarg. Also erste Mal nicht, beim zweiten Mal bin ich auch nicht dahinter gegangen. Und bei meinen Eltern, die starben im Krankenhaus, hinterm Bett bin ich auch nicht gegangen. Ich sehe ihn immer dahinter. Also, du stehst... Ich bin nicht berührt. Ich traue mich das auch nicht. Mhm. Vielleicht kannst du ihn gar nicht berühren. Vielleicht würdest du die Hand einfach da durchgreifen, dass er Luft ist, dass du ihn nur siehst. Ja, ja, das würde ich vielleicht ein nächstes Mal versuchen. Aber ich bin wahrscheinlich jedes Mal so gebannt von dieser Figur. Du musst, Heidrun, du musst ihn mal fragen, warum zeigst du dich mir? Ja, das wüsste ich gerne. Ja, frag ihn das mal. Ja. Ob ich da eine Antwort bekomme, weiß ich nicht, weil er spricht ja nicht. Er steht nur da und schaut. Mhm. Und ich weiß nur, dass er weg ist, wenn mein Vater gestorben ist. Ich habe gesehen, wie das Augenlicht bricht. Ich kann das heute beschreiben. Ich schreibe selber Gedichte und Geschichten. Deshalb weiß ich heute, was das bedeutet. Und ich habe dann wirklich gesehen, wie er dann weg war. Mhm. Also nimmt er meiner Meinung nach die Menschen mit. Ja. Nicht den Körper, sondern die Seele. Ja, ja, natürlich. Also das Ganze beängstigt dich schon irgendwie. Ja, das ist sehr deprimierend. Ja, natürlich, weil du auch nichts tun kannst, wenn... Nein, ich kann keinen Einfluss nehmen. Mhm. Ich fand es nicht schlimm bei meinen Eltern. Mhm. Ich fand es schlimm, dass ich deswegen mit ansehen musste. Aber sie waren über 80, sie waren sehr krank. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt er und erlöst sie. Also ich versuche, das dann positiv zu sehen. Nur bei nahestehenden jüngeren Menschen... Mhm. Fällt mir das schwer. Das glaube ich. Ja. Liebe Heidrun, du hast es uns so erzählt. Ich kann dir natürlich dazu nichts sagen, das ist dir ja auch klar. Ja. Ich habe es zur Kenntnis genommen, was du da erlebst. Du wirst dich damit arrangieren müssen, dass du es so siehst. Und ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich die Mail schicken soll oder ob ich auch telefonieren soll mit dir, Domian, weil ich die Sendung sehr gut finde und die ja leider bald zu Ende geht. Und ich habe die erst dreimal gesehen, aber dieses Thema hat mich so beschäftigt, dass ich mich noch um Mitternacht gestern gesetzt habe und geschrieben habe. Ich hatte ja im Laufe der Jahre einige Male, ich glaube zweimal, fällt mir zumindest jetzt spontan ein, auch es waren Frauen, Anruferinnen, die etwas Ähnliches beschrieben haben. Die haben keinen wahrhaftigen Totenengel gesehen, aber die haben gewusst, die wussten immer, wenn ein Mensch vor ihnen stand, dass er stirbt. Ja. Und konnten sich darüber auch, konnten das sich nicht erklären. Heidrun, ich danke dir für deine Schilderungen und auch die Offenheit, dass du uns das erzählt hast. Ja, ich wünsche noch weiterhin viel Erfolg mit der Sendung. Dankeschön. Und leider schade, dass du aufhörst. Und ich wünsche dir... Man muss immer im Leben was Neues machen. Ja, genau. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, das wünsche ich auch gleich zurück. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt bin ich ja ganz froh, dass Heidrun nicht gesagt hat, der steht hier, der Engel. Dann wäre ich aber jetzt fertig mit den Nerven. Sie hat es nicht gesagt. So, übersinnliche Phänomene, unser Thema, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Gibt es zwischen Himmel und Erde Dinge, die man nicht erklären kann? Glaubt ihr das? Habt ihr das schon erlebt? Oder sagt ihr, das ist alles Wahn und Quatsch und Fantasie? 0800 220 5050. Hier ist Shirin. Shirin ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Shirin. Freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Hast du etwas Übersinnliches, sehr Ungewöhnliches erlebt schon? Ja, ich durfte Gott sehen. Oh. Ich rufe auch an, weil ich halt eine Botschaft von ihm bekommen habe, um es halt dir zu geben. Ja, deswegen rufe ich eigentlich an. Darf ich vorab fragen, bevor du die Botschaft verkündest? Ja. Wie sieht denn Gott aus? Also, er ist, Sie müssen sich das vorstellen, etwas zwischen Nebel und Wolken. Kennen Sie Kasper, der freundliche Geist, in diesem Zeichentrickfilm? Nee. Nicht? Das ist so ein, also wie stellen Sie sich Geister vor? In dieser Form halt. Sieht Gott aus. Also, und wir alle anderen auch. Also er hat keine menschliche Gestalt? Nein, absolut nicht. Er ist irgendwie ein Nebel? Sowas zwischen Nebel und Wolken, richtig. Ist es hell oder dunkel? Oder blau? Eher Richtung Nebel, so ein weicher Nebel. Und hat Gott eine Stimme? Ja. Eine menschliche Stimme? Also Telepathie. Bei Gott ist das so, dass Telepathie stattfindet. Man redet nicht mit dem Mund, sondern durch Telepathie. Aber telepathisch überträgt er Worte? Richtig. Spricht er Deutsch? Er hat alle Sprachen der Welt erschaffen. Natürlich. Er hat alles erschaffen. Klar. Doofe Frage, gebe ich zu. Quatsch, es gibt keine doofe Fragen. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was für eine Botschaft er dir... Er hat eine Botschaft für mich? Nein. Also für alle. Für alle, natürlich. Genau, ich soll halt bei dir in der Sendung anrufen, obwohl ich das nicht wollte. Für mich ist das voll schlimm, weil ich bin eher zurückgezogen eigentlich. Aber ja, du machst es wunderbar. Danke. Wann hattest du denn diese Gottesvision, nennen wir es mal so? Vor 2 Jahren ungefähr. Ach so, und vor 2 Jahren hat er dir gesagt? Und danach, genau. Nein. Und danach habe ich nur noch Inspiration bekommen. Und, also er hat, und ja. Diese Inspiration, dass du dich bei mir meldest, wann kam die? Ich habe jetzt seit ungefähr 2 Wochen angefangen, deine Sendungen mir anzusehen. Auf einmal kam die Inspiration und wurden immer dann lauter. Mhm. Ja, und heute zu dem Thema sollte ich mich dann äußern und auch sagen, dass ich ihn gesehen habe. So, jetzt sind wir aber alle extrem gespannt, was wir jetzt hören. Also, jetzt ist, also Gott will verkünden, dass jetzt sein Botschafter des Bundes gekommen ist. Sie müssen wissen, dass alle Religionen der Welt, wie das Judentum, Christentum, Hinduismus, Buddhismus und auch der Islam, massiv durch Innovationen, Traditionen, Idolisierung von Menschen, von Propheten und Heiligen massiv verdorben worden sind. Mhm. Und wie schon im Alten Testament, Maleachi 3,1, Neuen Testament, Lukas 17, 22 bis 36, Matthäus 24, 27, muss mich beeilen, Koran 3, also Kapitel 3, Vers 8, schon bereits verkündet, hat er ihn jetzt ausgesendet, hat ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch findet man jetzt zu jeder Frage, die man, also diese heißt es noch Fragen. Noch verstehe ich Bahnhof. Okay. Also, was will Gott uns sagen? Okay, er hat seinen Botschafter gesendet, der heißt Rashad Khalifa. Und Rashad Khalifa hat ein Buch verfasst. Es ist ein Mensch, der lebt. Der gelebt hat bis 1990. Er hat sein Buch verfasst, dann wurde er ermordet. Und also von einem Moslem wurde er ermordet. Und in diesem Buch sind alle Fragen, die wir haben, also die wir zum Beispiel... Mensch, hör auf. Gott macht Werbung für Bücher? So weit ist es schon gekommen? Nein. Er hat nicht Werbung für Bücher gemacht. Er möchte nur sagen, dass alle Schriften, die er bis jetzt geschickt hat, egal in welcher Religion, Judentum, Christentum, Islam, das sind alles Bücher von ihm gewesen. Das sind alles seine Schriften gewesen. Ja. Die sind aber alle verdorben worden, dadurch, dass die Menschen halt da... Okay, hab ich schon verstanden. Ja. Wird er wohl recht haben, dass da vieles wirklich verbogen und beschmutzt vielleicht auch wurde im Laufe der Jahrhunderte. Richtig. Und jetzt dieses Buch ist das wahre und richtige Buch und da steht alles drin, was wir wissen wollen. Richtig. Und kennst du das? Final Testament. Ja, ich kenne das in- und auswendig. Dann sag uns doch mal, wenn du es in- und auswendig kennst, was ist die zentrale Botschaft dieses Buches? Zentrale Botschaft des Buches ist, man soll Gott alleine anbeten, so wie es auch in allen Schriften, einschließlich dem Alten Testament, Neuen Testament und dem Koran auch gesagt worden ist. Aber das ist ja nichts Neues. Richtig. Nein, doch, das ist was Neues. Ja, man denkt unter Anbetung, dass man sich irgendwo hinstellt und jemanden anbetet, was falsch ist. Alles, was am Laufe des Tages in einem Kopf mit einem beschäftigt, das ist der Gott. Das kann die Kinder sein, Shirin, das Geld. Ich will dir was sagen. Entschuldigung. Ich will überhaupt keinen Gott, der verlangt, dass ich ihn anbete. Ich will einen Gott, der mich liebt. Gott liebt ja alle. Aber dafür muss man ihn anbeten. Stopp, wir müssen aber auch wissen, also die Grundkenntnisse haben, warum wir überhaupt auf dieser Welt sind. Das wurde in dem Buch auch beschrieben, warum wir hier sind. Erklärst du es mir? Sehr gerne. Also es begann alles vor ein paar Milliarden von Jahren, als Satan, der ein sehr hochrangiges Geschöpf von Gott war, eine richtig hochmütige Idee entwickelt hatte, dass er halt eine Domäne als ein unabhängiger Gott neben Gott führen konnte. Und seine Herausforderung war nicht nur blasphemisch, sie war auch abwegig. Ne? Sowas finden wir im Alten Testament auch. Richtig. Und es ist nichts Neues, was der Botschafter jetzt aufgeschrieben hat. Er hat es gereinigt und vereinigt, alle Schriften okay. von Gott. Dann lass uns noch ein bisschen konkretere Sachen erzählen. Du bist versiert in diesem Buch. Also du sagst, dass man ihn anbeten soll, ihn nur ihn. Gibt es denn noch eine Botschaft, die er vielleicht für uns hat? In diesem Buch, das du so gut kennst, was steht da noch Zentrales? Da steht alles, woher wir kommen, wohin wir gehen, was nach dem Tod ist. Okay, langsam. Woher kommen wir? Also, das war ja das, dass Satan halt diese Idee entwickelt hatte, dass er neben Gott ein Gott sein kann. Mhm. Und somit, er war sich halt der Tatsache nicht bewusst, dass es weitaus mehr dazu gehört, zum Gottheit. Wann kommen wir ins Spiel? Sofort. Es war sein Ego, das Satan dazu führte, dass er sich halt als ein Gott um eine Domäne kümmern könnte und ohne Krankheit, Misere, Krieg, Unfälle und Chaos es halt führen konnte. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen abkürzen, sonst kommen wir gar nicht zu den anderen Fragen. Okay. Also die Mehrheit von Gottes Geschöpfen stimmte dem nicht zu. Das waren die Engel, die es nicht zustimmen. Ja. Ich weiß, die Zeit ist eigentlich am besten, man liest sich wirklich das Natürlich. Buch. Natürlich, vielleicht gibt es eine kürzere Antwort von dir, wenn ich dich frage, wohin gehen wir? Es kommt darauf an. Es gibt die Hölle, es gibt das Purgatorium, es gibt den Unterhimmel und den Oberhimmel. Es kommt darauf an, Menschen, die unter 40 sterben, kommen in das Unterhimmel, definitiv mindestens, weil Gott weiß darum Bescheid. Und Menschen, die unter 40 Jahren sterben, richtig. Kommen nicht vielleicht auch mal in die Hölle? Nein. Aber wenn sie böse Sachen gemacht haben? Nein, sie kommen nicht, weil Gott um diese Menschen Bescheid weiß. Zum Beispiel ein kleines Kind in Afrika, der am Sterben ist, der hat nicht mehr die Chance, hier rechtschaffene Werke zu vollbringen, um in den Oberhimmel zu kommen. Und deswegen erlöst Gott diese Menschen halt in den Unterhimmel. Mensch, was du alles weißt. Du weißt ja die letzten Geheimnisse. Nein, lesen Sie sich das Buch und die Gläubigen, die werden daran glauben, die Ungläubigen werden daran gehindert, es zu glauben. Ja, hat das einen bestimmten Namen, diese religiöse Ausrichtung, von der du erzählst? Ja, das heißt Ergebenheit. Das heißt, man könnte ein jüdischer Ergebener sein, ein christlicher Ergebener, ein buddhistischer, hinduistischer oder auch ein muslimischer Ergebener. Es ist eine Religion, das heißt Ergebenheit. Darf ich fragen? Übrigens, du siehst mich immer und ich duze dich. Bitte duze mich auch, sonst ist das so eine Schieffrage. Welche Wurzeln hast du? Kommst du aus einer christlichen oder einer muslimischen Tradition eher? Also das war so, dass ich in jeder Religion geschnuppert habe. Ich habe im Judentum geschnuppert. Ich wurde komplett ohne Religion auferzogen. Mhm. Dann war ich im Christentum und auch Islam und Buddhismus und empfand die alle als irgendwie komisch, jede Religion. Und bis halt Gott sich mir offenbart hat und mir die richtige Religion zugeschickt hat. Shirin, du bist ja eine Auserwählte, wenn Gott sich dir offenbart. Nein, ich bin keine Auserwählte. Aber das kann nicht jeder von sich sagen. Mir hat er sich noch nicht offenbart. Sie müssen wissen, dafür habe ich aber auch viel, viel verloren. Ich habe viel aufgeben müssen. Mein ganzes Leben musste ich dann halt Gott widmen. Was hast du aufgegeben? Die Gesellschaft. Ich kann nicht mehr so feiern oder ich musste fast alles aufgeben. Wie lebst du denn heute? Was machst du so? Also ich lebe komplett, ich gedenke Tag und Nacht an Gott. Allein wenn ich esse, bedanke ich mich bei Gott für das Essen, dass es nicht selbstverständlich ist und in welcher Vielfalt es ist. Wenn Menschen nett zu mir sind, bedanke ich mich bei Gott. Mhm. Und Gott steuert natürlich alles. Das heißt, egal was einem passiert, es ist Gott, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Nein. Aber das finde ich ja völlig sympathisch, wenn du dich für das Essen bei irgendjemandem bedankst. Also eine Dankbarkeit für Essen zu empfinden, finde ich toll. Auch eine Dankbarkeit zu empfinden für Freundlichkeit, finde ich auch toll. Ja, das ist nicht toll, das ist normal. Das, was okay. die Ungläubigen machen, dass sie alles einfach als selbstverständlich annehmen und auf Gott verzichten und sagen, ich nehme deine Sachen, ich benutze die Sachen hier auf der Welt und du bist dann aus meinem Leben raus, du hast mir nur zu geben. Mhm. Das ist falsch. Okay, was ich mache, ist ja normal. Nochmal zu dir. Bist du berufstätig? Was zu meiner Person angeht, das möchte ich lieber nicht sagen, weil das ist nicht wichtig. Das ist absolut nicht wichtig. Was ich gemacht habe, ob ich studiert habe, ob ich nicht studiert habe, das ist egal. Darf ich trotzdem noch eine persönliche Frage? Bist du in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung mit meinem Lebensgefährten. Ja. Wohne ich in einer Wohnung? Ja. Mhm. Und was macht Gott, so wie du ihn empfindest, mit den Ungläubigen? Okay, die Ungläubigen zum Beispiel, sie kennen ja, ich denke, sie kennen sich ja mit der Bibel auch aus. Zum Beispiel Pharao, der ein richtiger Tyrann war, der erleidet nach dem Tod einen immerwährenden Albtraum bis Tag der Auferstehung. Und am Tag der Auferstehung werden dann die Wagen gelegt. Jeder, deren Seele halt durch rechtschaffene Taten oder sie müssen wissen, wenn sie etwas Boshaftes hier auf der Welt tun, das ist nicht so, dass sie Gott geschadet haben, sie haben ihre eigenen Seele geschadet. Und also wenn sie ihre man muss büßen. Man wird für ewig von Gottes Königreich verbannt werden, mit Satan zusammen. Weil Sie müssen wissen, Satan ist gerade hier am Herrschen. Sie haben die Möglichkeit zwischen Gott, der sagt, ich bin alleine als Gott für dich da, oder Satan, der sagt, neben Gott kann es auch andere Götter geben. Okay. Shirin. Ja, jetzt haben wir uns das mal ein bisschen angehört. Vor allen Dingen haben wir eine Botschaft bekommen von Gott. Das gab es in dieser Sendung auch noch nicht. Oh, wenn, das ist natürlich sehr begrüßenswert. Dir wünsche ich alles Gute, dass du in deinem Glauben, so wie du den lebst, dass du da froh wirst und dass es dein Weg ist und da ist auch gar nichts zu kritisieren. Dankeschön. Und eine Frage noch. Ja. Deiner Auffassung nach sollte man missionieren? Ja, sich Gott allein ergeben, also komplett sein ganzes Leben Gott widmen, definitiv. Nein, ich meine auch andere Leute unbedingt überzeugen wollen. Nein, weil Gott ist der eine, der entweder ein Schloss um die Ungläubigen legt und Gott ist der eine, der leitet. Okay. Der Mensch kann nicht. Das heißt, ich kann wie jetzt die ganze Zeit versuchen zu missionieren, wenn Gott das nicht will, wenn es nicht Gottes Wille ist. Ist die Tür zu. Ja. Shirin, danke für deinen Anruf. Gerne. Viel Glück gerne. Und alles Gute. Dankeschön, ebenfalls. Tschüss. Ciao. Tschüss. Mann, der Todesengel. Gott persönlich sagt uns was hier durch die Sendung. Wo gibt es jetzt noch Steigerungen? 1:27 Simone 49. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Simone. Hallo. Schön, dass ich bei dir in der Sendung bin. Ja, schön, dass du da bist. Jetzt bin ich gespannt, was du zum Thema zu erzählen hast. Ja, eine ganze Menge. Ich habe als Krankenschwester gearbeitet und habe sehr viele Sterbebegleitungen gemacht. Da habe ich schon ganz viele Phänomene erlebt und konnte eigentlich immer nur die Menschen berühren, wenn sie noch beseelt waren. Danach war es mir unheimlich schwierig. Und habe dann 2009 die Klangschalen kennengelernt. Bitte was? Klangschalen. Klangschalen? Klangschalen. Was ist das? Das sind Metallschalen, wo man ja früher auch gegessen hat in Tibet und Nepal und die jetzt zu Heilzwecken nach Deutschland gekommen sind, unter anderem, oder in die westliche Welt. Und ich wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass ich hochsensibel bin. Das heißt, ich nehme an, das war. Meine ganzen Antennen sind sehr ausgeprägt und die Wahrnehmung, diese höhere Wahrnehmung zeigt mir eben halt über die Klangschalen, wenn ich mit den Klangschalen in den Körper, also an den Körper rangehe, über die Aura, dass ich da Blockaden höre, körperliche Blockaden, irgendwelche alten Verletzungen, Tattoos, Brüche. Also bist du eine Heilerin? Ja, so sagt man, ja. Ach, so sagt man. Ich sag's selber noch nicht so richtig, aber ja. Naja, ich sag's nur so, damit man es besser versteht auch. Ja. Nochmal, wie groß ist so eine Schale? Wie ein normaler Essteller oder größer? Größer. Größer. Ja, also zwischen 300 Gramm und ich habe also zwischen 330 Gramm und 10 Kilo Schalen. Ach so, und die sind aus Metall. Also Fußschalen, wo man sich reinstellt. Und wenn da jemand drinsteht, dann höre ich aus dem Unbewussten von demjenigen, kriege ich Informationen. Ach. Das ist also, wenn der da drinsteht, ich hatte das, das schon gesagt, wenn da einer drinsteht. Ich hatte letztens eine Kundin, die hat da drin gestanden und da hörte ich Horst, Manfred und Blaulicht. Und da habe ich das aufgeschrieben und habe gefragt. Horst, Manfred und Blaulicht? Ja. Das ist ja lustig. Und dann sagte sie, oh, mit Horst sind wir früher zusammen verreist, das war ein Nachbar. Und Manfred ist der Onkel von meinem Mann. Und der ist tatsächlich auf der Straße zusammengebrochen beim Herzinfarkt, ist mit Blaulicht ins Krankenhaus und ist im Wagen gestorben. Ach so. Und sie hat auch selber immer ein ganz komisches Gefühl, wenn sie ein Blaulicht hört, weil sie auch eine behinderte Tochter hat. Was gäbe ich drum, wenn du jetzt hier bei mir wärst? Ich würde mich mit Kusshand. Ich würde mich mit Kusshand in die Schale stellen und dann müsstest du loslegen. Ja, ich höre alles. Ich höre wirklich alles. Ja. Aber du hörst, ja, jetzt hast du gerade ein Beispiel gemacht, was du da gehört hast. Ja. Du hörst aber dann ausschließlich Dinge, die in dieser Person stattfinden. Du hörst keine Toten zum Beispiel. Ja, ich höre, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, das ist letztes Jahr angefangen, bei einer Kundin, da habe ich gehört, also man hört, wenn ich die Schale anspiele, Eintritt in die Aura, in dieses Energiefeld des Körpers. Das höre ich. Dann klingt die Schale wieder anders. So, und bei ihr habe ich zweimal Eintritt in die Aura gehört. Ja, also einmal und dann nochmal. Und habe ich immer überall am ganzen Körper getestet und habe festgestellt und habe sie auch gefragt, habe wirklich gesagt, überlegt, wie sage ich ihr das am besten, dass sie nicht verschreckt ohnmächtig wird. Und habe gesagt, sag mal, hast du das Gefühl, du bist in dir alleine? Und da sagt sie, nee, endlich fragt mich mal jemand. Das habe ich ja schon immer gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas an mir, in mir, was nicht in Ordnung ist. Mhm. Ja, was nicht zu mir gehört. Ja, und dann, ich habe zwei Damen, die das lösen können, die Besetzung dann entfernen. Und hat sie tatsächlich eine Besetzung gehabt. Alter, was ist eine Besetzung? Eine Besetzung ist eine verstorbene Seele. Ach, die wohnte in dieser Frau? Ja, die hocken dann an den Menschen dran. Das gibt es überhaupt. Das ist ja gruselig. Das gibt es überhaupt nicht. Überhaupt nicht selten. Das ist ja eklig. Nein, das ist nicht. Nein, die wollen nur ins Licht. Die wollen ins Licht. Die können nicht. Wieder pappt sich irgendeine Seele an einen dran und man kriegt die nicht los und hat irgendwie das Gefühl, irgendwas ist in mir oder an mir. Ja, genau. Ich denke auch so. Ich sag's jetzt wirklich. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, die Hälfte der Psychiatrien könnte leer sein. Wenn die Klangschalen hätten. Wenn die das wüssten, dass Besetzungen uns dazu führen, dass die Borderline haben, dass die Psychosen haben, dass die Schmerzen haben ohne Ende. Eine ganz andere Sichtweise auf die Medizin, auf die psychiatrische Medizin wirfst du gerade. Ich habe selber Krankenschwester gelernt. Ja, hast du gesagt gerade. Ja, und das nochmal mit diesen. Ich bin dabei, hier auch in der Umgebung in eine Klinik zu kommen. Ich habe auch schon einen Chefarzt als Fürsprecher, aber da haben die Geschäftsführer gewechselt und deswegen habe ich da jetzt noch nicht vorgesprochen. Ich muss nochmal auf die Seelen zurückkommen. Das macht mir richtig Angst. Brauchst du nicht zu haben. Wirklich nicht. Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich habe keine Klangschale zur Hand und kenne dich auch nicht? Was mache ich denn dann? Ja, dann wirst du damit leben müssen, ja, weil es sagt dir keiner. Dann gehe ich zum Psychiater und der schreibt mir irgendwelche Medikamente auf. Ja, genau. Das ist mal ruhig gestellt und dass du wieder schlafen kannst. Und aber die Seele kann nicht ins Licht und du kannst auch nicht gesund werden. Wie viele Jecke Seelen können sich denn an mich pappen? Also die, wo ich das erste Mal gehört habe, die hatte ein ganzes Volk an sich dran. Ein ganzes Volk sogar? Ja, die hat ein ganzes Volk mal ausgelöscht und die haben über Inkarnationen, also über mehrere Inkarnationen, sie immer wieder belästigt sozusagen und belagert. Simone, ich garantiere dir, dass jetzt ich weiß. Ganz viele Leute denken, die hatten Riss. Riss in der Schüssel. Der richtige Ausdruck, ja. Genau. Es ist, wie es ist. Ich kann es nur so sagen. Ich weiß, wie sich das anhört. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, also über die erste Geschichte, über die Klangschalenarbeit. Habe dann auch mit Tieren gearbeitet, auch mit ganz vielen Tieren. Und jetzt eben das dritte, was ich im Kopf habe, das dritte Buch, das wird über die Besetzung. Das wissen meine Kunden eigentlich noch nicht so, die da noch nicht drunter gelitten haben. Hast du das als erste entdeckt, dass es diese Besetzungen gibt? Nein. Diese Damen, mit denen ich zusammenarbeite, die das lösen können, ja, die haben Kontakte immer schon gehabt, als Kinder schon. Im Grunde genommen haben wir das auch. Wir haben immer alle Erinnerungen an unsere früheren Leben, wenn wir noch ganz klein sind. Und das blasst aber mit der Zeit, weil wir uns dann nicht mehr daran erinnern können. Und unsere Prägung löst das mit der Zeit auf. Ja, letztendlich ist das, was du gerade erzählst, Simone, das, was man früher Exorzismus nannte. Ja, genau. Ja, und die haben auch diese Seelen irgendwie raus, aber anders rausgebeten, ja, mit Gewalt. So, und das ist nicht der Weg. Die müssen wirklich sanft ins Licht geführt werden. Aber selbst maßgebliche Kreise in der katholischen Kirche halten das mittlerweile für Humbug und ich weiß, die Kirche ist sowieso, die lehren uns was ganz anderes. Die lehren uns was Falsches. Das, was die wirkliche, richtige Lehre ist, das sind die Gnostiker gewesen. Die haben sie ja auch verbannt. Ja, das ist alles ein Machtspiel. Es geht alles nur um Macht und Geld. Solange wir an die Hölle glauben, verhalten wir uns noch ganz nett. Aber das, ich habe es gerade eben in dem ersten Beitrag auch gehört, wenn man eine Rückführung macht, also in Hypnose die Menschen zurückführt in diesem Leben bis zur Geburt oder bis auch zum Empfängnis, kann man das machen. Das ist alles gespeichert im höheren Selbst. Und wenn diese... Machen wir das Thema Rückführung jetzt nicht auch noch auf, weil das ist schon spannend genug, was du von dir erzählen kannst. Okay. Du arbeitest hauptsächlich mit diesen Schalen. Du kannst mit diesen Klangschalen auch Erkrankungen sehen. Ja, manchmal kriege ich sie in der Fußschale zu hören. Was weiß ich, Herzfehler durch Impfschaden habe ich schon gehört und MS. Und du kannst dann diese Krankheiten auch beseitigen. Die Krankheiten haben ja eine Ursache aus der Seele. Und die Klangschalen, diese Schwingungen der Klangschalen gehen immer dahin, wo sie gebraucht werden. Also ich sage das auch, ich gebe Kurse an den Volkshochschulen. Ich sage das auch immer, die sollen sich gut beobachten, weil die Schalen genau das machen, was sie müssen. Ja, die gehen also wirklich von alleine dahin. Okay, es geht die Klangschale geht jetzt. Die lösen dort die Blockaden. Also wenn MS eine Blockade ist, die in diesem Leben entstanden ist, dann kann sich das durchaus so durch die Klangschalen regenerieren, ja. Aber jetzt mal im Ernst, du schürst dann natürlich bei unter Umständen Schwerstkranken große Hoffnung, die vielleicht pure Illusionen sind. Ich habe letztens eine Wachkoma-Patientin bespielt, die nur am Kopf eine Aura hatte. Ja, aber du setzt, okay, jetzt gehen wir mal kritisch rein. Du setzt immer Dinge voraus. Ich sag dir, es gibt keine Auren. Es gibt keine Aura, ja, okay. Wenn ich dir das zeigen würde, wie man sie sehen kann, würdest du auch du sie sehen können. Ich habe nicht verstanden. Wenn ich dir zeigen würde, dass auch du sie sehen kannst, würdest du sie auch sehen. Ja gut, aber ich habe sowas noch nie gesehen und ich würde jetzt erstmal sagen, als naturwissenschaftlich orientierter Mensch, ist Quatsch, es gibt keine Aura. Es gibt vielleicht irgendwelche Wärmefelder um einen Menschen herum, aber das hat jeder Mensch. Mhm. Du setzt so viel voraus. Du setzt auch voraus, dass es Wiedergeburten gibt, setzt du auch voraus? Habe ich gelernt. Ich habe es gelernt. Ich habe auch. Ich bin ganz anders erzogen. Aber das sind alles Glaubenssätze. Dann kann man auch an den Heiligen Geist glauben und an viele Glaubenssätze aus den Religionen. Es ist immer ein Glaube. Für mich ist dieser Glaube aber es ist entstanden, dass ich es eben halt glauben musste, weil ich es erlebt habe. Ja, du vielleicht persönlich. Das ist ja keinem Gläubigen abzusprechen. Nee, das stimmt. Letztendlich. Bin ich natürlich platt, wenn es dir wirklich gelingt, durch diese Sichtweise Menschen zu heilen, dann kapituliere ich, weil dann hast du recht. Ja. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Das ist schwierig, auch wirklich schwierig nachzuvollziehen. Ich weiß das auch. Aber du bietest diese Dienste an und verdienst damit auch Geld. Ja. Wenn ich jetzt mich einmal in die Klangschale stellen würde für eine Stunde oder ich weiß nicht, wie lange das dauert bei dir. Ja, meistens eine Stunde, aber ich gucke nicht auf die Uhr. Ja, wie lange, was müsste ich bezahlen? 50 Euro. Wie viel? 50. 50 Euro. Mhm. Ich bin immer noch weit unter dem Preis von den normalen Heilpraktikern. Ja. Mhm. Ja, es ist wirklich spannend und ich, wie gesagt, für mich sind eigentlich verschiedene Krankheitsbilder noch wichtig, die ich bespielen möchte, weil ich das Gefühl habe, das innere Wissen habe, dass ich denen helfen kann, ja. So, jetzt hast du von vielen Dingen erzählt, die du kannst. Ja. Und mich interessiert es wirklich. Ich möchte das nicht einfach so aburteilen als Quatsch, was du da erzählst. Mich interessiert es. Ja. Könntest du irgendwas jetzt doch mit mir vielleicht machen? Ja. Ja. Ich könnte dir die Karten legen. Das ist auch eine Energiearbeit. Okay. Und was sagen die Karten was über die Vergangenheit oder über die Zukunft? Es kommt drauf an, was dein Unbewusstes dir mitteilen will. Was das Unbewusste mir? Ja, bei mir ist das Kartenblatt ein Skatblatt, ganz normales Skatblatt. Und wenn ich jetzt mische, ich habe jetzt angefangen zu mischen und du gibst mir irgendwie einen Stopp irgendwann. Ja. Und bin dann in deinem Energiefeld. Ich habe die Füße nebeneinander. Okay. Du auch eben und dann sagst du mir einfach irgendwann Stopp. Du bist am Mischen noch? Ja, ich bin am Mischen. Ja. Stopp. Okay. Jetzt lege ich das aus und dann. Jetzt hoffe ich, dass du was über meine Vergangenheit sagen kannst. Ja, ich gucke eben, wo du liegst. 32 Karten hinlegen. Warte. Das dauert. Aber wir haben die Zeit, ja. Ja, ja, das geht schon. Das ist ja spannend. Ja. Wird immer so abgetan als Humbug und so. Aber das mache ich schon seit 94. Da habe ich mir das auch selber beigebracht. Was kostet denn eine Kartenlege-Session bei dir? Das ist auch meistens mit intensiver Lebensberatung, weil die meisten kommen oder lassen sich das legen, weil sie ja ein Problem haben. So, wie liegen die Karten? Also dann, du guckst tatsächlich in die Vergangenheit. Bei dir liegt die große Veränderung aus gesundheitlichen Gründen unterhalb der Gürtellinie. Sagt dir das was? Nee. Okay. Du bist der Herzkönig, du liegst in der zweiten Reihe von unten. Du hast einen Wunsch, was in Herzensangelegenheiten, ein Wunsch, der mit Herzensangelegenheiten zu tun hat. Hat jeder. Ja, ja, aber da geht es um die große Liebe. Da geht es um wirklich die große Liebe. Da ist eine dunkelhaarige Frau zu sehen und eine ältere Dame. Ich stehe nur auf Brünette. Ja, dunkelhaarig, genau. Sie liegt da und diese ältere Dame, es kann Mutter, Großmutter, Schwiegermutter sein, liegt genau neben dir ein Verhältnis, wo auch mal über die Arbeit gesprochen wird, manchmal aber auch kritisch, ja, und manchmal auch mit Streit. Du hast eine ganze Erkrankung, also Krankheit hinter dir. Gott sei Dank nicht. Doch. Nein. Doch, hast du hinter dir. Nein. Das ist eine, ich danke wem auch immer dafür, dass ich es nicht habe. Du hast aber mal etwas gehabt und in dem Haus, du hast eine Hauskarte da liegen und da liegt ein Burnout. Es ist so, wenn du jetzt mit jemandem, ein ganz enges Band hast. Ja. Ja. Es ist oft so, wenn jemand so wie du jetzt sagst, das sind nicht meine Karten, das kann nicht sein, das habe ich nicht, das geht nicht, dann kann ich die Karten für denjenigen mischen, mit dem du so stark verbunden bist, an den du gedacht hast oder wie auch immer. Wenn du jetzt überlegst, wer ist in deinem Umfeld als Mann krank gewesen, ja, hat eine Menge Geld und hat seine Mutter bei sich, wo es oft Streit ums Geld geht, dann weißt du, wer das ist. Nee, ist alles nicht zutreffend. Ich kenne so jemanden nicht. Wirklich, also ich möchte dich jetzt nicht hier bloßstellen, aber wirklich. Ja, vielleicht fällt dir das später ein. Also das gibt es, dieses Phänomen gibt es auch. Da habe ich auch mal eine gehabt, die hat auch gesagt, nö, ich glaube da nicht dran und so. Ich schwöre dir, die Wahrheit zu sagen. Also ich glaube dir das. Ich weiß das. Es ist ganz oft wird verdrängt, ja. Aber es liegt, wie es liegt und ja, mehr kann ich dazu sagen. Es sind ganz, in der ersten Reihe liegen ganz, ganz dunkle Karten, also ganz viel Traurigkeit und auch Wut. Krankheit, kleine Sachen und auch eine Warnung vor diesen ganzen dunklen Sachen, also vor diesen ganzen dunklen negativen Eindrücken, die du hast, aber du liegst da noch weit genug von entfernt. Da kann ich beruhigt sein. Ja, ja. Aber etwas hast du durchgemacht, eine seelische Geschichte. Ja gut, aber wir haben ja alle was durchgemacht. Irgendwas auf der Arbeit, irgendwie die Arbeit. Ja, wir haben alle auf der Arbeit mal was durchgemacht. Also ich meine... Okay. Liebe Simone, ich sehe gerade, wir unterhalten uns schon ganz lange, aber es ist sehr nett, mit dir zu plaudern. Ja, danke schön, danke. Danke für deine Mühe. Ja, und, gerne. Irgendwann stelle ich mich bei dir in die Schale. Würde ich dich auch gerne zu einladen, ja. Gerade wenn du deine Arbeit im Dezember dort niederlegst und dich darauf vorbereitest, in die neue Geschichte ja. Dieses Jahr, würde ich gerne sagen, kommst einfach her. Dann gucken wir mal. Und dann wirst du staunen, ja. Danke für deinen Anruf, Simone. Alles Gute. Gerne, gleichfalls. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ich glaube, es hat in diesen über 20 Jahren, wo wir diese Sendung machen, noch kein Mal gepasst mit den Vorhersagen. Kein Mal. Und ich habe immer gesagt, wenn es passt, fall ich hier vom Stuhl. Wenn ihr irgendwas Dramatisches oder irgendwas wirklich Außergewöhnliches über die Karten oder über Telepathie oder Hellsehen über mich gesagt wird, was stimmt... Aber es war bisher leider nicht so. Ich giere ja fast danach, dass das mal passiert. Hier ist Vera. Vera ist 52. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Liebe Vera. Ja, schön, dass ich jetzt auch noch zu den Leuten gehören darf, die dich jetzt auf den letzten Metern im Fernsehen erreichen. Ja, und dann bei unserem schönen Thema übersinnliche Phänomene. Ja, ganz genau. Was wirst du uns erzählen? Ja, ich habe zwei Erfahrungen, die ich mitteilen kann. Und zwar einmal Tische rücken, darüber hast du ja auch schon mit Leuten gesprochen. Gläserrücken habe ich jetzt keine Erfahrung, sondern ich mit Tische rücken, aber es ist vergleichbar. Ah ja, okay. Genau. Und zwar ist das viele Jahre her, da hatte ein befreundetes Pärchen meiner Schwester einen kleinen Tisch gebaut. Und ich weiß, du hattest mal vor kurzem jemanden dran und der hat da auch irgendwie was drüber geschildert. Und da hast du gesagt, die haben ja alle dann dieses kleine Tischchen berührt. Mhm. Und wenn man das dann schiebt, dann kann man da ja unbewusst vielleicht auch irgendwie was Geschriebenes auf ein Blatt Papier. Genau, so ähnlich war es, ja. Mhm. Ja, genau. Dazu kann ich dir sagen, dass das nicht geht, statisch, weil, also zumindest der Tisch, den wir damals hatten, der war, also ich sag mal so 15 cm im Durchmesser, rund, hatte drei Beine wie ein Schemel unten drunter. Moment mal, 15 cm nur, so ein kleines Tischchen? So ein kleines Tischchen, ganz genau. Und wie hoch waren die Beine, die Schemelbeine? 20 cm. Ach so, ganz kleiner Tisch. Der ganz stand dann wiederum auf eurem Tisch, oder wie? Ganz genau. Ach, ganz genau. Der stand dann auf unserem Esszimmertisch. Okay. Auf dem Esszimmertisch wiederum lag eine Pappe. Mhm. Auf der Pappe, also so wie wir es gemacht haben, ich sage jetzt nicht, ich glaube an Geister oder so, aber ich will dir nur meine Erfahrung mitteilen diesbezüglich. Ja, und ich bin wirklich ein ganz toller Realist. Also, und auf unserem Esstisch lag eine Pappe. Auf der Pappe stand in der linken Ecke ein Ja, in der rechten Ecke ein Nein und oben auf der Pappe ein Kreuz. So, und wir saßen also mit 6 Leuten rundherum. Darf ich kurz fragen, was das Kreuz bedeutet? Es hat wohl was mit Glauben und Religion zu tun und damit, dass man angeblich keine bösen Geister rufen möchte. Und wenn der Tisch irgendwann dann zum Kreuz fährt, dann ist es kein böser Geist. So wurde es mir erklärt. Wer hat das dir erklärt? Die Leute, die das kleine Tischchen gebaut haben. Okay, gut. Gut. Genau. So, und dieses kleine Tischchen möchte ich nochmal statisch erklären. Das hat drei Beine und die sind wie ein Schemel angeordnet, wie bei einem Schemel. Und zwar mittig unter dem kleinen Tischchen und gehen so pyramidenförmig gespreizt auseinander. Kannst du dir das vorstellen? Ja, in etwa, ja. Mhm. Okay. Und das, die sind, zwei von den Beinen sind gleich lang. Das dritte Bein ist kürzer und wird auf die gleiche Länge wie die anderen beiden Beine verlängert durch einen Bleistift. So musst du dir das vorstellen. Und wenn du dann dieses kleine Tischchen mit 5 oder 6 Leuten berührst und jeder legt nur 1 oder 2 Finger an die Kante des kleinen Tischchens, dann kannst du versuchen, den zu schieben und es wird dir nicht gelingen. Der wird sofort umkippen. So, jetzt erwidere ich dir. Ja. Du hast völlig recht. Wenn man das bewusst versuchen würde, geht das nicht. Ja. Aber das sind unterbewusste feinmotorische Kräfte, die dann ins Spiel kommen bei den Menschen, die das machen, und dadurch bewegt sich der Tisch. Also bewegen, das schließe ich nicht aus, dass du es schaffen würdest, den jetzt ein paar Zentimeter nach rechts oder links zu bewegen. Mhm. Was ich aber ausschließe, ist, dass du den so bewegen kannst, dass der wirklich Buchstaben formt mit seinem dritten Bleistift verlängerten Bein. Erzähl mal weiter, wie es dann bei euch zuging. Genau, und wir waren dann, wie gesagt, mit 5, 6 Leuten und saßen dann um den Tisch und dann musste man die Frage stellen. Ist da jemand, dann fahr zum Ja. Ist da jemand, dann fahr zum Ja. Und dann ist der Tisch irgendwann zum Ja gefahren. Wir haben das also mehrmals gemacht, ja. Hattest du da Angst in dem Moment, als der Tisch dahin gefahren ist? Absolut, absolut. Weil du auch Realistin bist. Richtig. Ja. Also ich fand das ganz gruselig, ganz gruselig. Finde ich auch heute noch. Ich würde es auch heute nie mehr machen. Definitiv. Naja, und dann ist der Tisch wirklich zu dem Ja gefahren. Und die nächste Frage, die man dann stellen musste, war, wenn du ein guter Geist bist, dann fahr zum Kreuz. Und bis auf einmal ist der Tisch also jedes Mal auch wirklich zum Kreuz gefahren. Und dann stellt sich ja die Frage, wer ist denn da jetzt dran? Mhm. In Anführungsstrichen. Ich setze jetzt mal alles in Anführungsstrichen, weil ich nicht weiß, ob da jemand wirklich dran ist. Ne? So, und da hatten wir dann, und das ist jetzt wirklich zum Umfallen, finde ich, war der damalige Partner meiner Schwester auch dabei, der überhaupt nicht an sowas geglaubt hat, der das aber mal erleben wollte und der den Tisch nicht berührt hat. Der saß nur mit am Esszimmertisch. Ach so, der hat nur zugeguckt. Ganz genau, der war nur passiver Zugucker. Mhm. So, und jetzt hatten wir gedacht, dass wir den verstorbenen Opa von dem Martin, so hieß der damals, und heißt er auch heute noch wohl, dran bekommen. Und dann ist der Tisch, der kleine Tisch, an den Platz gefahren, wo der Martin saß, am Esszimmertisch. Und dann haben wir zu Martin gesagt, Martin, stell jetzt mal eine Frage. Und hat der Martin gesagt, und das war damals schon ein 30-jähriger Mann, der ist also heute über 60, ne? So. Also kein dummer Junge, das will ich damit sagen. Und dann hat er gefragt, Opa, wenn du das bist, was haben wir immer im Wald gesammelt? Und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie großartig schwierig, da würde ja jetzt jeder sagen, Pilze, ne? Oder Beeren, ne? Ja, so, vielleicht. Ja, okay. Vielleicht, ja, okay, und weiter? Ja, und der Tisch hat aufgeschrieben Pilzen mit N wie Nordpol am Ende. Mhm. Und da ist der Martin fast tot umgefallen, weil sein Opa falsches Deutsch gesprochen hat. Das Wort stand auf der Pappe Pilzen. Mhm. Und das ist wirklich irre. Und der Opa hat Pilzen auch immer gesagt? Genau, er hat gesagt, Martin, komm, lass uns Pilzen sammeln gehen. Genau. Der hat nicht gesagt, lass uns Pilze, sondern Pilzen sammeln gehen. Der hat falsches Deutsch gesprochen. Ja. Also grammatikalisch falsch. Ja, ja, ja. Also irre. Und der Martin hat den Tisch gar nicht berührt. Und wir wussten ja alle nicht, Wie war die Reaktion von Martin? Der ist ganz blass geworden. Der ist ganz blass geworden und der war erstmal sprachlos, ne? Wir haben ja auch so eine Sitzung dann auch nicht sofort abgebrochen. Man muss sich dann auch verabschieden und das Ganze irgendwie beenden, rituell so, ne? Und der war richtig, richtig geschockt. Der hat immer noch nicht gesagt, ich glaube daran, dass da was dran ist, aber der war einfach nur noch sprachlos. Also ich muss nochmal das Verständnis deswegen fragen. Der Tisch hat dann geschrieben Pilzen. Ganz genau, mit dem verlängerten Bein, durch den leicht verlängerten Bein. Genau. Nun könnte man natürlich als kritischer Zuhörer sagen, wie du gerade auch sagtest, Pilze liegt nah, was sucht man sonst im Wald? Und das ist ein Zufall mit dem N hinten. Ja, ja, interessant. Ich habe noch eine Sache. Okay, erzähl. Noch, genau. Wobei, ich habe den Tisch ja berührt. Also ich war schon mit an dem kleinen Tischchen dran. So, zu der Zeit, als wir das gemacht hatten, habe ich ein Verhältnis gehabt mit einem Mann, von dem niemand was wissen durfte und den kannte auch niemand. Es wusste auch keiner, dass ich mit dem Mann zusammen war, nur ich. Und dann ist der Tisch zu mir gefahren gekommen bei einer anderen Sitzung, ja. Und dann habe ich gefragt, mit wem bin ich gerade zusammen? Und dann schrieb dieser Tisch auf Burkhard. Und das wusste nur ich. Oh. Und ich weiß ja, ich habe den. Und Burkhard ist ja auch jetzt nicht gerade nur ein Buchstabe. Ne? So. Vera, das ist spektakulär, finde ich. Das ist wirklich spektakulär. Also wenn es wirklich so ist, dass niemand den Namen wusste. Keiner. Das ist schon abgefahren. Absolut abgefahren. Das ist abgefahren. Also wenn ich das erlebt hätte, dann wäre ich auch klein mit Hut. Ja. So, und deswegen, weißt du, habe ich dir das am Anfang erzählt, dass wirklich, bastel dir mal so einen Tisch, du sollst nicht so eine Seance machen oder so eine Sitzung, aber versuch mal ganz alleine am Tisch sitzend diesen Tisch zu schieben, als wenn du ein Wort schreiben willst. Das schaffst du nicht. Nun könnte ja, der kritische Zuhörer könnte jetzt sagen, okay, die Vera war ja mit an dem Tischchen. Ja. Und das Unterbewusstsein von Vera hat den Tisch so beeinflusst und manipuliert, dass Burkhard rauskam. Dann ist die Frage, dann gäbe es ja, wie heißt das, Telekinese? Dieses bewegen können, ohne anzufassen? Nee, aber du hast doch angefasst. Angefasst, ja, aber ich könnte den ja statisch nicht in das Wort Burkhard schieben. Ja, das geht ja gar nicht. Das war so eine Kinderkrakelschrift, weißt du? Also... Gut, man könnte das sagen, aber jeder, der es versuchen würde, würde es nicht schaffen, ich schwör's dir. Also ich sag immer bei diesen Sachen, am meisten überzeugt mich das, was du mit den Pilzen da gerade geschildert hast, weil der Mann nicht der hat keine Berührung gehabt mit dem Tisch. Genau. Sondern der saß einfach daneben. Wenn du jetzt auch noch daneben gesessen hättest und da hätte der Tisch Burkhard geschrieben, dann wäre ich komplett von Socken. So bin ich halb von Socken. Immerhin. Aber dich hat das sehr beeindruckt damals. Absolut hat mich das beeindruckt. Ich würde das auch heute nie mehr machen. Ja, das wollte ich dir jetzt fragen. Warum dann eigentlich nicht? Naja, also erstens, weil ich tatsächlich daran glaube, dass es irgendetwas zwischen Himmel und Erde gibt, was wir nicht kennen, nicht verstehen und auch irgendwie nicht kitzeln sollten, so wie ich es vielleicht mal ausdrücken. Nicht herausfordern sollten vielleicht. Ja, das ist der bessere Ausdruck. Mhm. Genau, nicht herausfordern sollten. Und weil ich seit 2003 zum christlichen Glauben gekommen bin. Mhm. Und das ist überhaupt gar nicht passend zueinander. Stimmt, das also widerspricht sich eigentlich. Das, ja, total. Ja, ja. Total. Ich bereue es nicht, dass ich das damals gemacht habe, aber ich würde es heute nicht mehr tun. Mhm. Also ich habe vielleicht noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt noch... Hau raus. Und zwar, ich nenne den Buchtitel jetzt nicht, aber 1993 in meiner Ausbildung, ich habe sehr spät eine andere Ausbildung gemacht, hat mir eine damalige Arbeitskollegin ein Buch empfohlen. Und in diesem Buch beschreibt ein Mann außerkörperliche Erfahrungen. Mhm. Und ab Seite 193 beschreibt er auch, wie es geht, wenn man es machen möchte. Mhm. So, dann habe ich das, ich war schon immer ein sehr neugieriger Mensch, versucht zu provozieren, eine außerkörperliche Erfahrung. Mhm. Und es hat nicht geklappt. Aber es hat mich sehr, sehr berührt, dieses Buch und die Schilderungen und die Erlebnisse. Mhm. So, und irgendwann hat es sich verselbstständigt. Irgendwann lag ich auf dem Bett zu einer Mittagsruhe, das war nicht nachts, ja. Mhm. Und dann merke ich auf einmal, da muss ich vielleicht dazu sagen, dass die Beschreibung sagt, dass diese außerkörperliche Erfahrung geschehen kann, wenn man in dem Übergang ist von wach zum Schlafen. Mhm. Da hat man ja so eine kurze Phase der meditationsähnlichen Phase, sowas. So, und in der Phase kann das passieren. Und dann soll laut Buch der ganze Körper anfangen zu kribbeln, als wenn er eingeschlafen sei, inklusive der Zunge. Und dann, wenn man eben das dann eben provoziert, weil man es möchte, dann dreht sich der, ich glaube Astralkörper nennt er das in dem Buch, aus dem Körper raus, aus dem fleischlichen Körper. Mhm. Und dann kann man quasi auf Reisen gehen, wohin man möchte. Und bleibt immer mit einem Band mit seinem Körper verbunden. Mhm. Das soll man auch versuchen, so beizubehalten, weil sonst haben irgendwelche Seelen, die hier rumflitzen, die Möglichkeit, in einen Körper reinzuführen. Jetzt sag bloß, du hast das so erlebt. Gott sei Dank nicht bis zur Vollendung, weil meine Angst zu groß war. Folgendes ist geschehen, ich lag in meinem Bett und dann merkte ich auf einmal, ach, das rauscht in mir, so als wenn du so eine Muschel ans Ohr hältst, mhm. aber eben in einem viel stärkeren Maße hat es in meinen Ohren gerauscht. Dann habe ich gespürt, mein ganzer Körper hat gekribbelt und meine Zunge war wie eingeschlafen. Mhm. Das ist ein irres Gefühl, habe ich also sonst nie gehabt. Und dann merkte ich, und dann habe ich gedacht, das ist es doch. Und jetzt versuch dich mal rauszudrehen aus deinem Körper, ja, so völlig bekloppt. Und dann habe ich das versucht. Und dieses Gefühl, was ich dann bekommen habe, als mein Astralkörper wirklich versucht hat, sich da rauszudrehen, das war die größte Angst meines Lebens. Ich habe eine solche Liebe, ich muss jetzt mal einen Strich machen darunter, sonst wird's geht unsere Zeit leider übers Limit. Kein Problem. Aber auf jeden Fall, du hast es gestoppt und hast es dann nicht weiter forciert. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Mhm, ja. Darf ich eine letzte Frage an dich noch? Gerne. Könnte ich einen Vorschlag machen für deine letzte Sendung? Ich würde dich gerne interviewen. Ich glaube, ganz viele Leute möchten unheimlich viel von dir gerne wissen. Ich sag vor, meine Redaktion ruft dich nochmal an und das klären wir im Hintergrund. Okay? Okay. Liebe Vera, danke für deinen Anruf. Ich danke. Alles Gute. Tschüss. Ja, okay. Ciao. Und hier ist noch, ich frage meine Regie, wen wir noch haben. Die Regie schweigt. Liebe Regie, mit wem machen wir weiter? Mit Julia, 59, guten Morgen. Hallo. Hallo Julia, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber du bist willkommen. Leg mal los. Erzähle etwas zu meiner Person. Ich habe als Ghostwriter vor einigen Jahren für einen Esoterik-Verlag geschrieben. Mhm. Und genau über diese Themen, die die Leute, die heute bei dir angerufen haben. Mhm. Ich habe von dem Verlag Vorlagen bekommen. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, damit ich nicht auffalle. Zum Beispiel Seelenwanderung oder der Todesengel ist einem begegnet. Mhm. Ich habe diese Vorlagen bekommen. Ich habe Vorlagen bekommen, wie viel Seiten diese Texte umfassen mussten. Und jetzt sag bloß, du hast dir das alles im Auftrag dieses Verlages ausgedacht. Ja. Alles erlogen. Ausgedacht ist ein weiter Begriff. Ich habe natürlich recherchiert im Internet über solche Leute, die heute bei dir angerufen haben, die Erfahrung gemacht haben, es auch so geschildert haben, die recht fundiert ja auch klingen, erst einmal, und gleichzeitig dann aber auch medizinisch recherchiert. Mhm. Aber immer mit welchem Tenor zum Schluss? Immer mit dem Tenor, dass ich das erfülle, was am Ende rauskommen soll. Dass die Seelenwanderung vollzogen wurde. Also dass all diese Schutzengel, jemand, der in den Rocky, der abgestürzt ist mit seinem Flugzeug, von dem Schutzengel geführt wurde und ins Leben zurückgebracht wurde. Also letztendlich solltest du immer bestätigend schreiben. Ja. Ja. Und was denkst du heute darüber? Ja, Quatsch. Es ist Geldmacherei. Du hast damit einfach nur mit der Fantasie Geld verdient. Und ich schreibe sowieso und ich schreibe sehr gerne. Mhm. Und ich gerne arbeite ich kreativ. Ich arbeite gerne auch unter Druck. Das hat mir Spaß gemacht, im Akkord eine kreative Leistung zu vollbringen. Aber das, was du da geschrieben hast, ist eine reine Auftragsarbeit gewesen und würdest im Nachhinein sagen, das ist alles Quatsch. Ich habe nur die Bedürfnisse der Leute versucht zu bedienen. Ja. Das ist ja krass. Und ich kann das, ich habe das hinterher auch bestätigt bekommen, weil ich eine Freundin hatte, die eine Haushälterin hatte, die in solchen, ich nenne es Sekte, die in dieser Sekte war, und die brachte ein neues Buch von einem amerikanischen Autor mit und wollte meine Freundin auch bewegen, mal mit zu dieser, nicht Versammlung, sondern die halten ihre Vorträge in Hallen, stellen ihre Bücher vor und lesen. Mach's ganz schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. Lesen aus diesem Buch, welche Erlebnisse bestimmte Menschen gehabt haben. Mhm. Und diese Freundin hat Texte von mir in diesem Buch wiedergefunden, weil ich ihr einen Text über Russland gegeben habe, den sie überprüfen sollte. Okay, Julia, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Tut mir sehr leid. In der Technik, Tim Lohnke. Morgen sind wir nicht da, aber übermorgen. Morgen gibt's eine Aufzeichnung. Tschüss.